Moment versuch ich wachsam zu sein, wenig zu verpeilen. Doch egal bei welcher Sache, ich bin wirklich nicht dabei. Mein Zimmer wirkt so blass, völlig abgefuckt und leer. Ich weiß, man ist nicht unentwegt, dem Untergang geweiht. Und wer zu lang überlegt, verblendet am Ende Zeit. Man ist am Denken, Denken, löst die Probleme, eher. Doch egal wie viel man trinkt oder auch wie viel Joints man raucht, man weiß, dass man sich nur verschwendet. Aber am Ende braucht denn der Moment tut so gut, nur nachher da tut es wieder weh. Uh-oh-oh. Wenn du dich selber suchst, hör auf dein Herz, boom, boom. Falls du dich mal selber suchst, hör auf dein Herz, boom, boom. Wenn du dich mal selber suchst, hör auf dein Herz, boom, boom. Falls du dich mal selber suchst, hör auf dein Herz, boom, boom. Man hört dir einfach zu. Hör dir selber zu. Nee, hör dir einfach zu. Komm, hör dir selber zu. Wer sich selbst gut kennt, weiß, was ich mein und versteht mich. Schwer zu begreifen, ist scheinbar menschlich, es vergeht nicht. Viele sagen, sich selbst nicht im Griff zu haben, geht nicht. Wir handeln zwar unterschiedlich, trotzdem empfinden wir ähnlich. Ich bin eher der Meinung, dass ich hiermit nicht allein bin. Man greift nach der Zukunft, kann Vergangenes nicht auf Stein bringen. Ständiges Fluchen, obwohl gute Geister gemeint sind. Sobald die Seele strampelt, schreit der Körper wie ein Kleinkind. Es ist so weit, dass man den nächsten Tag trotzdem ohne Licht erreicht. In Sachen Weitsprung leider nichts erreicht. Man kann die Welt nicht verstehen, weil man sich selbst nicht begreift. Wenn du dich selber suchst, hör auf dein Herz, boom, boom. Falls du dich mal selber suchst, hör auf dein Herz, boom, boom. Wenn du dich mal selber suchst, hör auf dein Herz, boom, boom. Falls du dich mal selber suchst, hör auf dein Herz, boom, boom. Man hör dir einfach zu. Hör dir selber zu. Nee, hör dir einfach zu. Komm, hör dir selber zu. Yeah.